Ja, dann danke ich herzlich für die Einladung und freue mich, dass so viele gekommen sind, obwohl, wie ich gehört habe, dass der erste Sonntag seit 14 Tagen hier ist. Und genau, ich werde jetzt ein bisschen was zur Kritik Judith Butlers referieren. Vielleicht haben der eine oder die andere schon einen Vortrag von mir beim Audioarchiv gehört. Da wird jetzt einiges Bekanntes dann kommen, aber vielleicht auch ein paar so neue Sachen oder etwas anders ausgedrückte, dass es dann auch für die nicht langweilig ist. Genau, Anlass ist natürlich dafür, dass ich überhaupt diesen Vortrag gemacht habe und jetzt ein paar Mal in verschiedenen Städten gehalten habe, war natürlich die Verleihung des Adorno-Preises der Stadt Frankfurt an Judith Butler und das eben doch auch erstaunlich große Echo, dass das gefunden hat. Natürlich deswegen vor allen Dingen, weil Judith Butlers politische Position, also die Unterstützung für die Boykott- und Desinvestment- und Sanctions-Bewegung gegenüber Israel und ihre Adelung von Hamas und Hisbollah als Teil der weltweiten Linken, dann doch etwas zu arg mit dem zu kollidieren schien, wofür der Name des Preisträgers dann so stand. Sagen wir, dass die paradigmatische Rechtfertigung, warum Butler den Adorno-Preis doch verdient, die kam einmal von Micha Brumlich in der Taz, der so sagte, ja gut, also dieses, was sie zu Israel und zu Nahen Osten sagt, die Butler, das ist natürlich totaler Quatsch. Aber so sind Philosophen nun mal. Thales ist ja damals beim in die Sterne gucken im Brunnen gefallen und dann haben ihn alle ausgelacht, aber Philosophen sind eben so, haben kein Geschick im Irdischen, aber die Gedanken irgendwie weit in den himmlischen Sphären. Wofür also mit anderen Worten Butler den Preis verdient habe, sei nicht ihre politische Position, sondern ihre radikale Philosophie, so Brumlich. Nun ist das eigentlich eine, gerade im Fall von Butler, eine ziemlich merkwürdige Trennung zwischen ihrer politischen Position und ihrer Philosophie zu unterscheiden, denn dass ihre Parteinamen im Nahostkonflikt, ihre Parteinamen gegen Israel, sollen sich ja gerade als Ergebnis ihrer Moralphilosophie ausweisen. Aber es gibt eben dieses hartnäckige Gerücht, was eben erstmals in den 90er Jahren aufgekommen ist, dass Judith Butler philosophisch, erkenntnistheoretisch, geschlechtertheoretisch eigentlich das Radikalste überhaupt ist, was sich derzeit so denken lässt. Das wird, jedenfalls meiner Erfahrung nach, heute vielleicht nicht mehr so euphorisch vertreten, wie es in den 90ern mal war, wo wirklich jeder das gelesen haben musste und man sich so zuraunte. Und das wird das schon richtig gut. Aber dafür ist es, glaube ich, so ein Kondensat von Butlers Theorie umso stärker in den linken Alltagsverstand gesickert, wo es einfach als unhinterfragbare Bestandteile der Vokabulars so mitgeschleppt wird. Zum Beispiel in Formulierungen wie, dass man nicht mehr von Männern und Frauen redet, sondern von Menschen, die als Frauen gelesen oder frauisiert gelesen werden. Mir geht es jetzt darum zu zeigen, eben gar nicht so sehr anhand von Butlers politischen Parteinamen, die sich meines Erachtens von selbst disqualifizieren, sondern eben tatsächlich an dieser Philosophie zu zeigen, wie grundaffirmativ das Ganze eigentlich im Grunde ist. Die Schwierigkeit ist natürlich, wie man eine Theorie kritisieren soll, die gleichermaßen hermetisch wie vage ist, die also ungeheuer schwer auf einen Widerspruch zu bringen ist, weil sie eigentlich kaum wirklich Aussagen macht, die man sozusagen dann auch immanent kritisieren kann. Um diese Schwierigkeit einmal zu illustrieren, möchte ich nicht auf den Text von Butler selbst, sondern auf die Einführung zu Judith Butler, die im Junius Verlag erschienen ist, von Hanne-Lore Bublitz verweisen. Also diese Junius zur Einführung sind ja eigentlich immer ganz gut angesehen und gelten als tauglich. Und wenn man da mal versucht rauszukriegen, worum geht es eigentlich bei Butler, dann findet man zum Beispiel auf Seite 21 die folgende Charakterisierung. Butlers Theorieprojekt ist zentriert um die Vorstellung, dass Worte von der Macht durchdrungen sind und die Macht haben, Dinge wie den biologischen Körper aus der begrifflichen Substanz heraus zu fertigen. Dabei ist die zugrunde liegende Annahme, dass Diskurse vermittelt durch performative Sprechakte körperliche Gestalt annehmen. Die Begriffe Materialisierung und Performativität dienen zur Erklärung dieses Vorgangs. Nicht zur Beschreibung, sondern zur Erklärung. Dann geht es vier Seiten später weiter. Materie wird vielmehr diskursiv erzeugt. Diskurse bilden selbst auf quasi physikalische Weise ein Ding oder treten an seine Stelle. Dann haben wir wieder noch eine Seite weiter. Der diskursive Geist nimmt performativ körperliche Gestalt an. Das zeigt, dass Diskurse mehr sind als die bloße Bezeichnung der Dinge. Dann haben wir wieder eine Seite weiter. In beiden Fällen, bei performativen Sprechakten und Diskursen, wird sprachphilosophisch angenommen, der Sprache die Bedingung der Hervorbringung und der Repräsentation von Materie ist und dass diese gleichermaßen Ort der Erzeugung und Entstehung wie die sprachliche Form von dieser nicht zu lösen ist. Und um nochmal einen, dann schließlich nochmal drei Seiten weiter. Der Körper entsteht und besteht in der grundlegenden Abhängigkeit von einem normativ regulierenden Ideal, das den Körper in seiner Materialität formt. Er konstituiert sich durch performative Sprechakte. Was ich an diesen 10 Seiten, aus denen die Zitate stammen, so bemerkenswert finde, ist, dass die Autorin eigentlich dann keinen Schritt weiterkommt in ihrer Argumentation, sondern eigentlich ein und denselben Gedanken immer wiederholt. Mal einfach als Beschreibung, mal als Erklärung, mal als Voraussetzung. Also so ein bisschen so wie eben 2 plus 2 ist 5, weil mathematikphilosophisch angenommen wird, dass die 2 plus 2-Igkeit die 5 hervorbringt, was dann wiederum durch den Vorgang des 2 plus 2 gleich 5 erklärt wird. Die Autorin will in dem Sinne tatsächlich gar nichts herleiten, sondern wirklich beschwören, als glaubte sie sich eigentlich selbst nicht ganz, was sie da wiedergibt. Und so wenig eine schlechte Einführung Judith Butler an sich anzulasten wäre, ist eben diese Hilflosigkeit, diese Ersetzung von Argumentationen durch ein Insistieren eigentlich genau in ihrer Theorie angelegt. Die Frage ist also tatsächlich, was macht die Anziehungskraft einer Theorie aus, die sich auf genau solche Beschwörungsformen herunterbrechen lässt, die darüber hinaus eigentlich furchtbar inhaltslos, antimaterialistisch, ja wie zu zeigen selbst antireformistisch ist und dazu noch, auch das gehört dazu, schrecklich schlecht geschrieben. Nun gibt es durchaus ein paar Gründe, warum diese Theorie so eingeschlagen ist, wie sie halt in den USA, auch in Deutschland etwas Verspätung eingeschlagen ist. Durch die Vorgeschichte von feministischen Debatten, die letztendlich in jener Sackgasse gelandet sind oder immer wieder in jene Sackgasse führten, die Ilse Binzerl mal so beschrieben hat, nämlich die Frage, wann ist Frau als Frau und wann als Mensch von Herrschaft betroffen. Und genau dieses Verhältnis eben findet seinen Ausdruck ja genau in dem, was dann strategisch, politisch die Frauenbewegung umtrieb, das Gegeneinander von Gleichheit und Differenz als Aporien eben einer feministischen Gesellschaftskritik, das heißt die Forderung einerseits nach Gleichstellung, mit den Männern und andererseits eben nach, naja, so wie es bisher, wie die Typen das bisher machen, so wollen wir es ja auch nicht unbedingt machen. Beide haben dann schließlich beide Forderungen, die nach Gleichheit und die nach Differenz, in je spezifisch affirmativen Ausdruck gefunden, eben einerseits im Lobbyismus, der dann schließlich noch aus Gleichstellungsgründen Frauen in die Bundeswehr fordert, und andererseits eben die Esoterik, die aus Differenzgründen dann gemeinsam Menstruationszyklen betreibt. Die Frage, die dem zugrunde liegt, ist dann natürlich genau der, wie klein ist das, was Alice Schwarzer damals den kleinen Unterschied nannte, was mit anderen Worten also Kultur, gesetzt als veränderbar, und was Natur, gesetzt dann eben doch als eine natürliche, wesentliche Weiblichkeit ist, wo, mit anderen Worten, der Trennungsstrich zwischen Sex und Gender anzusetzen ist. Und Butlers Versprechen, mit dem sozusagen so mit einem Donnerhall auf die Bühne trat, ist eben das Versprechen, aus der Sackgasse rauszukommen, mit Sex ist immer schon Gender. Was natürlich umgekehrt auch heißt, Gender ist immer schon Sex, das heißt genau in diesem Sinne auch unauslöschliches Schicksal, aber sozusagen der Teil, der nicht so viel rezipiert wurde. Und der scheint tatsächlich auf den ersten Blick den gordischen Knoten zu durchschlagen. Zumindest ist seither in feministischen Debatten tatsächlich erstaunlich wenig von diesem Gleichheit versus Differenz zu vernehmen und damit auch die ganzen anderen binären Oppositionen, die sich daran heften oder daran entlang wuchern, öffentlich versus privat, Feminismus versus Marxismus und so weiter, sondern eben ein ganz neues Paradigma. Man schlägt ja Judith Butler gerne unter Poststrukturalismus, aber die Lösung, die sie eben hier anbietet für die feministischen Aporien, sind durchaus nicht im Poststrukturalismus vorgezeichnet. Deren frühere Vertreterin, also Luz-Giri Garay, Kristeva, Hélène Cizoux, haben eigentlich sagen, eine genau umgekehrte Bewegung gemacht zu dem, was Judith Butler tut. Nämlich, deswegen Poststrukturalismus, durch Anschluss und gleichzeitige Abgrenzung von der Linie Lévi-Strauss-Lacan propagiert eben das Raus aus der Logik der Verwandtschaftsstrukturen, wie sie eben Lévi-Strauss analysiert hat in seinen ethnologischen Studien, Verwandtschaftsstrukturen eben als ein quasi sprachliches Geflecht, eben, in der die Frau verwandelt wird in ein kursierendes Zeichen, in ein Unterpfand von Heiratsallianzen, in ein Zirkulationsobjekt also, oder bei Lacan eben in das Symptom des Mannes. Und die genannten Vertreterinnen haben daraus eben beschlossen, die symbolische Ordnung, die Ordnung eben der Zeichen, der Diskurse, der Strukturen, symbolische Ordnung ist eben eine Phallokratie, und dagegen sei es gerade entscheidend, auf ein genuin weibliches zu setzen, was in diesen Diskursen nicht aufgeht, was eben als nicht diskursives, nicht logifizierbares in Opposition dazu steht. Bei Luz-Giri Garay in dem Bild eben der Frau, deren Schamlippen sich eben küssen können und die deswegen kein anderes braucht, um sich Lust zu verschaffen. Bei Kristeva sind das dann ihre die semiologische Apologie einer eben spezifisch mütterlichen Sprache, einer körperlichen Sprache, die eben nicht in ihrem Zeichencharakter aufgeht. Und dagegen ist das Judith Butler dann halt gesetzt. Es gibt kein Jenseits dieser symbolischen Ordnung oder des Gesetzes, der Macht, der Norm, wie das dann auch immer jeweils gerade bei ihr heißt. Und das ist gegen falsche Idyllen eines weiblichen Essentialismus gesetzt, natürlich durchaus erstmal produktiv oder befreiend. Auch auch die These, es gibt kein einheitliches Subjekt, die Frauen, hat ja durchaus etwas in Bewegung gebracht in feministischen Debatten. Darüber hinaus aber gab es eben immer gerade diesen radikalen Gestus, der scheinbar alles verwirft, so wie Gender Trouble, also ihr erstes großes, wichtiges Buch, funktioniert. Sie geht irgendwie alle theoretischen Vertreterinnen und Vertreter durch und zeigt, dass überall eben ein Essentialismus übrig bleibt, eben doch eine Vorstellung von einem Jenseits der symbolischen Ordnung, einer Eigentlichkeit. Und sie macht hingegen Tabula Rasa, das gibt es nicht, es gibt dieses Jenseits nicht. Alles ist immer schon Macht, Norm, Diskurs. Und interessanterweise schafft sie es gerade damit, scheinbar erstmal das Ohnmachtsproblem feministischer Theorien zu umschiffen. Wenn vorher allzu häufig Frau sein eigentlich gleichbedeutend mit Opfer sein ist, sind bei Butler genau die Mechanismen der Macht, sozusagen die Frauen subjektivieren, normieren und so weiter, zugleich immer schon Mechanismen der Subversion. Wie bei Lenin, der eben ja auch sagte, die Kapitalisten werden uns noch den Strick liefern, an dem wir sie aufhängen. Die Vorstellung eben dahinter, gerade die ständige Wiederholung der Norm, die notwendig sei, die ständige Wiederholung der Norm sei zugleich die Möglichkeit ihrer produktiven Verfehlung. Und die Tatsache, dass eben die Normierung immer zur Abgrenzung abweichende Geschlechtsidentitäten hervorbringen muss, schafft zugleich die Möglichkeiten, diese abweichenden Geschlechtsidentitäten anerkennbar zu machen. Was in der Praxis ziemlich genau auf Homosexualität beschränkt ist, also dieser Prozess, den sie beschreibt, während sie um andere abweichende Geschlechtsidentitäten, die vielleicht etwas anrüchiger sind, wie Fetischismus, Päderastie oder Sodomie, einen ziemlich großen Bogen macht. Da kämpft sie halt nicht für deren Anerkennung. Die Frage ist freilich, stimmt dieser Eindruck des Radikalen, des, sagen, jede Kompromisse, jede Illusion beiseite fegen, stimmt er jetzt wirklich? Schon im Hinblick auf das, was so sprachmagisch erscheint, ist das fraglich. Einerseits findet man bei Judith Butler immer wieder Formulierungen, dass der Bezeichnungsakt den Körper produziert, also ganz so wie bei Hannelore Rublitz auch beschrieben. Das heißt eben den tatsächlichen Körper, nicht etwa die Kategorie des Körpers, sondern die Sache selbst. Und andererseits hält sich Butler eben doch ständig eigentlich alle Optionen offen. Schon in Gender Trouble, also Unbehagen des Geschlechtes, gibt es eine sehr bemerkenswerte Stelle, die die radikalen Dekonstruktivistinnen und Dekonstruktivisten immer gerne überlesen und dann immer ganz überrascht sind, wenn man das vorliest. Es gibt da einen kleinen Exkurs über die Forschung nach dem XY-Chromosom, also dem Geschlechtschromosom. Und Butler resümiert aus dem, was sie da nachgezeichnet hat, folge nicht, dass man keine gültige, beweisbare These zur Geschlechtsbestimmung aufstellen kann, sondern eher, dass die Untersuchung der Bestimmung des anatomischen Geschlechtes durch bestimmte kulturelle Annahmen über den jeweiligen Status von Männern und Frauen selbst eingerahmt wird. Also etwas eigentlich relativ Konventionelles. Und auch in ihrem letzten Buch, was sich explizit der Geschlechtertheorie widmet, schreibt sie ja, ja, sie will ja gar nicht darauf hinaus, dass es keine Geschlechterdifferenz gibt, sondern dass da immer nur die Frage, wie man die denkt. Das heißt, so radikal wie das, was eigentlich immer bannermäßig vorangetragen wird, Männer und Frauen gibt es nicht, hat schon Butler nachgewiesen, ist das Ganze eben nicht. Deshalb ist auch, greift auch die Unterstellung, bei Butler zeige sich ein, sagen wir mal, sprachphilosophischer Idealismus zu kurz. Das ist ein beliebtes Missverständnis, dass das der Vorwurf wäre. Also es ist eben nicht so, dass sie einfach sagt, Sprache produziert alles, der Geist produziert die Materie, so wie das bei Hegel der Fall ist oder so. Noch viel merkwürdiger ist es, sie sagt das und sie sagt gleichzeitig das Gegenteil. Sie hält sich sozusagen wirklich alle Optionen offen und am ehesten läuft es alles darauf hinaus, dass Dinge halt so passieren und niemand eigentlich dafür eine Verantwortung hat. Noch nicht mal ein Transzendental-Subjekt namens Sprache. So recht will Judith Butler ohnehin nicht zum Bild der Radikalen passen, wie sie so gerne rezipiert wird. In Bodies That Matter, also Körper von Gewicht, finden sich mehrere Stellen, die sich gegen eine bestimmte feministische Strömung, die sich auf Lacan beruft, wendet und der ihr Utopismus vorgehalten wird, nämlich die Vorstellung, dass man durch eine radikale Neuorganisation der Verwandtschaftsverhältnisse tatsächlich eine radikale Neuorganisation von Psyche, Sexualität und Begehren erschaffen könne. Das hält Butler für Quatsch, also das Projekt, was zum Beispiel Juliet Mitchell oder Gail Rubin umtreibt. Es gibt vielmehr keine Opposition zur Macht, die nicht selbst bereits Teil des Machtapparates wäre. Und Emanzipation, so Butler, kann niemals die Transzendenz der Macht an sich sein. Das klingt eher sowas wie grüne Realos es früher mal den Fundis vorgehalten hätten. Man kann so nur durch Macht was verändern. Ihr Projekt ist eben sehr viel kleiner, keine radikale Neuorganisation von Verwandtschaftsverhältnissen, von Sexualität, Subjektivität, Begehren, sondern eigentlich nur das Bewusstsein der Künstlichkeit, der Artifizialität der Geschlechterkonstruktion soll die Subjekte entlasten. Wenn sie sich klar machen, sie können zwar nichts dran ändern, aber es ist halt alles künstlich, was sie da tun. Gemacht, nicht natürlich. Fraglich zwar, ob das Wissen, dass es kein Entkommen gibt, wirklich entspannender ist, aber Butler geht jedenfalls davon aus und schwärmt geradezu von der Plastizität und Flexibilität des Gesetzes, des Diskurses der Macht der Norm. Und der Schlüssel, der vielleicht auch erklärt, warum Butlers Theorie tatsächlich so erfolgreich war, ist genau in diesem Begriff Kontingenz der Macht, den sie immer wieder bringt, zu finden. Also genau das, was sie offenlegen will, dass es zufällig eben kontingent ist, wie Geschlechtsidentitäten produziert werden, wie die Macht halt diskursiv herumkonstruiert. Kontingenz der Macht heißt nämlich, dass es eigentlich keine Politik und keine Ökonomie gibt, über die man reden könnte. Keine Geschichte, keine gesellschaftlichen Naturverhältnisse und auch kein menschliches Natursubstrat, sondern eben nur diese Kontingenz. Und in der Tat, also das Reden von Naturverhältnissen und Natursubstrat ist ja das, was sie wirklich unbedingt ausschließen will. Von der Lust vor dem Gesetz, also vor der Internalisierung, vor dem Oktroi des Gesetzes, sei nicht zu reden, sagt sie. Darüber gibt es keine Worte. Darüber kann man nichts aussagen, würden die Kantianer sagen. Und mit Lust vor der Gesetz meint sie, mit der Lust vor dem Gesetz meint sie natürlich jene Zeit der Menschwerdung, wenn der Mensch eben als kleiner Naturklumpatsch noch nicht wirklich so richtig mehr ist als ein schreiendes Bündel Fleisch und Fleischmuskeln begehren. Ein schreiendes Bündel, was eben gerade in dieser Hilflosigkeit seiner Ohnmacht einfach ausgeliefert ist und ganz besonders am verletzlichsten überhaupt. Und genau das, die entscheidende Phase, diese entscheidende Phase, in der sich so viel vollzieht für Subjektivierung, die wird aus ihrer Theorie eben ausgeklammert. Und genau dieses Motiv findet man immer wieder, wird sie in Bodies That Matter greift sie die Frage auf, ja, aber wie sei es denn mit Verletzung und Schmerz in diesem diskursiv produzierten Körper? Und antwortet auch mit so seitenlangen epistemologischen Erwägungen, bis eigentlich niemand mehr weiß, wie die Frage mal gelautet hat. Und am krassesten ist vielleicht ihre Neuinterpretation des Ödipus-Komplexes. Bei Freud, Ödipus-Komplex als der Knotenpunkt der Subjektwerdung, immer dadurch vermittelt, dass beide Geschlechter die Kastration als einen traumatischen Eindruck in den Körper fürchten. Bei Butler hingegen sieht das Ganze so aus. Kastration ist die Figur der Bestrafung. Die Angst vor der Kastration motiviert die Annahme des männlichen Geschlechtes. Die Angst, nicht kastriert zu werden, motiviert die Annahme des weiblichen Geschlechtes. Also tatsächlich ein Yin und ein Yang, die einen fürchten halt, verstümmelt zu werden, die anderen fürchten, nicht verstümmelt zu werden, wodurch eben tatsächlich völlig verschwindet, was für eine furchtbare, traumatische Bedrohung die Kastrationsdrohung bei Freud denn war, in der Vorstellung, also nicht verstümmelt zu werden, könne genauso schrecklich sein, wie die Drohung, verstümmelt zu werden. Genau dieses zum Verschwinden bringen von Schmerz, Leid, Horror, namenslose Angst ist, denke ich, auch bei Butler methodisch schon angelegt. Wenn man eben wieder auf Unbehagen der Geschlechter geht, findet man ja so eine Art von linguistischer Ekritur-Automatik, also die Diskurse sprechen halt so vor sich hin. Man findet selten wirklich eine klare Aussage, sondern irgendwie ein Referieren und am Ende bleibt dann irgendwie was übrig oder auch nicht. Und dieses, die Diskurse sprechen so vor sich hin, legt sich eben tatsächlich wie eine Käseglocke über die schmutzige, wirkliche Welt, über die Theoretiker, die sie da referiert, noch wie vermittelt auch immer geredet haben. Die schmutzige, wirkliche Welt, in der Menschen eben foltern und töten, hungern und sterben, aber eben auch Lust erleben. Und diese Abdichtung gegen Erfahrung und auch gegen Begehren lässt die Theoretikerin eben wirklich auf dann wieder klassisch bürgerliche Art und Weise auf dem Hochsitz des reinen Geistes die Gedanken an sich vorbeiziehen sehen. Ohne in irgendeiner Form noch den Kontakt mit einer Geschichte pflegen zu müssen, nämlich der Geschichte, die viel tausendjährige Geschichte des Grauenvollen, was zum Beispiel Männer Frauen angetan haben. Und davon findet man tatsächlich ungeheuer wenig in den ganzen Büchern. Der Radikalkonstruktivismus, in dem also das Reden über eine Sache immer schon mit der Sache identisch ist, ist zugleich daher immer die vollendete Trennung von Begriff und Sache, weil es um diese Sache letztendlich gar nicht mehr geht. Die Rechtfertigung für das Verfahren liegt in dem, und das ist ja immer wieder betont worden, in der ideologischen Falle der Natur, des Natursubstrats, des Rekurses auf menschliche, geschlechtliche und so weiter Natur. Nun ist tatsächlich in der Tat in der Geschichte der Geschlechterverhältnisse relativ eindeutig so, dass Natur eine ziemlich fatale Rolle gespielt hat, nämlich eben als Ausweis für die natürliche Minderwertigkeit der Frau, für die Notwendigkeit ihrer Zähmung oder Verwerfung. Aber so einfach, wie es häufig postuliert wird, der Mann stehe für Geist, Kultur, die Frau eben für Natur, ist es ja auch wieder nicht. Zur männlichen Identität gehört ja immer auch der Stolz auf die Potenz, auf Muskeln und Schwanz. Und die Frau, die mal ganz Körper sein soll, soll gleichzeitig auch immer wieder ganz immateriell sein, Verkörperung von rein geistigen Werten wie Schönheit, Tugend, Aufopferung und so weiter. Und es gehört gerade gegen die vorschnelle Historisierung, die immer alles für konstruiert erklärt, für geschichtlich geschaffen, tatsächlich ja zu dem, was Geschlechterverhältnisse so durchschlagend, so brutal auch macht, dass sie als ein Ineinander, ein Bündnis von erster und zweiter Natur gegen die Subjekte auftreten. Wo man eben nicht genau sagen kann, haha, hier, das hier genau ist Kultur, das hier ist Natur. Überhaupt ist die Rolle der Natur in der bürgerlichen Gesellschaft und damit auch in ihrer Kritik vertrackt. Das von Natur aus Sein ist natürlich ein Markenzeichen bürgerlicher Ideologie, aber ebenso ist es umgekehrt. Die Selbstherrlichkeit des bürgerlichen Subjektes, das gerade keine natürliche Bedingtheit, keine natürliche Heteronomie kennt. Marx' Kritik des Gothaer Programms der deutschen Sozialdemokratie ging ja nicht zuletzt genau darauf, gegen das Schöpferpathos und im Hinweis darauf, nicht nur menschliche Arbeit, sondern auch die Natur schafft Reichtümer. Und wies nachdrücklich darauf hin, dass gerade der Naturzwang die Bedingung des Gesellschaftlichen ist, also der Zwang, essen und trinken zu müssen, ein Dach über dem Kopf zu kriegen, ohne die eben gesellschaftliche Zwänge überhaupt nicht ihre Durchschlagskraft entfalten könnten. Und gleichzeitig, dass Natur eben auch immer Index der Bedürftigkeit des Menschen ist, der Bedürftigkeit der Kreatur und damit die Forderung nach Solidarität beinhaltet. Bei Adorno und Horkheimer ist eben nicht zufällig auch die Forderung nach Eingedenken der Natur im Subjekt erhoben, also nicht einfach die Entnaturalisierung des Subjektes, seine Enthüllung als rein geschichtlich konstruiert oder so etwas, sondern eben Eingedenken dessen, was im Subjekt immer auch irreduzible Natur ist, eben als das, was sich der Selbstbeherrschung, der Selbstzurichtung immer auch entzieht und damit die Möglichkeit eines anderen, besseren Verhältnisses anzeigt. Und genau in diesem Sinne ist das Verhältnis des bürgerlichen Subjektes zu seinem Körper, der sich eben dieses Eingedenken der Natur nicht leisten kann, immer auch prekär. Einerseits begreift sich das bürgerliche Subjekt als reale Abstraktion, das heißt als etwas, was alles Besondere abstreift, was alles Heteronome, also nicht sozusagen in seiner eigenen Macht stehende, verleugnen muss. Und andererseits kommt genau dieses Verleugnete, Naturhafte dann als Verdinglichtes, als Schicksal wieder, sei es nun eben in der Fetischisierung der Zufälle der Geburt oder eben auch in der ganz unmittelbaren Fetischisierung der eigenen Körperlichkeit, die dann als Ausweis der eigenen Besonderheit dient, und zwar gerade eben gegenüber dem Kapital, was einen ja verwerten soll. Bezogen auf das Schicksal der Allermeisten, die ja ihre Arbeitskraft veräußern müssen, heißt das, einerseits begreift sich der Arbeitskraftbesitzer als reiner Geist, der mit seiner Schöpfungskraft die Materie verlebendigt, und andererseits eben immer auch als Naturkraft oder wie Marx es so schön nennt, als jemand, der Hirnmuskelnerv verausgabt. Und damit, um den jetzt groß an ein Ende wieder zu Butler zurückzuführen, damit ist eben angezeigt, glaube ich, das gesellschaftliche Verhältnis, was Butler so populär macht. Nämlich in dem, dass aus dieser Verausgabung von Hirnmuskelnerven im Arbeitsprozess die Muskeln mehr und mehr, in den Metropolen zumindest, herausgekürzt werden, beziehungsweise eben an die Sweatshops in den Peripherien delegiert. Der Körper wird für die meisten Leute prekär, weil das Kapital mit ihm nichts mehr anfangen kann. Kann das bürgerliche Subjekt selbst auch nichts mehr damit anfangen. Statt auf seine Staublunge stolz zu sein, die dann anzeigt, was der Bergmann alles geschafft hat, ist der Körper, wenn er irgendwie ächzt und stöhnt, eben nur eine mitgeschleppte Last, ständig pflegebedürftig und Anzeichen, etwas falsch gemacht zu haben. Wenn man Rückenschmerzen hat, dann sollte man zum Sitztraining gehen und zeigt nicht, hoch, ich habe richtig viel programmiert oder so. Statt Physis ist Psyche eben das, was als produktiver Faktor heute gilt. Und das geht nicht zufällig einher mit etwas, was von vielen Leuten schon als Feminisierung der Lohnarbeit diagnostiziert wurde, nämlich diese ganzen neuen Schlagwörter von Kommunikation, Teamfähigkeit, affektives Commitment, was so gefragt sind, was ja sozusagen in der Stereotypie gesehen klassisch weibliche Eigenschaften sind. Judith Butlers doppeltes Angebot ist hier eben einerseits eine Ideologie komplett immaterieller Weiblichkeit, die dieser Immaterialisierung der Arbeitsprozesse genau entspricht, und andererseits eben diese eine Flexibilisierung der Geschlechtsidentität, die es ermöglicht, ja, produktiv die Norm zu verfehlen, und genau in dem Sinne, wie es eben auch in den neuen Arbeitsverhältnissen erforderlich ist, wo auch die Männer irgendwie Gefühle zeigen sollen und die Frauen ihren Mann stehen. Vor allen Dingen aber erlöst sie vom Körper durch Beschweigen. Als könne man eben einfach, indem man behauptet, es gebe ihn eigentlich gar nicht, das Problem ein für alle Mal lösen. Als verschwinde die Last mit dem Körper, die Angst vor Hunger, Schmerz, Alter und Tod, wenn man nicht mehr hinschaut. Was bei Butler noch das insgeheime Angebot ist, wird von den Fans dann offen herausgeschrien. Anhängerinnen und Anhänger, die die Lehre, es gebe in echt keine Geschlechter, was immer das heißen soll, ausgerechnet dem biologischen Faktum des Zwitters abgelauscht haben wollen, die sich über freudomarxistische Waschlappen belustigen, die Leiterfahrung durch Eingedenken der Kindheit bearbeiten wollen, auch da hätte ich noch ein paar wunderbare Zitate, und die sich überhaupt in ihrer Ohnmacht durch negative Allmachtsfantasien einrichten, der zufolge eigentlich nicht nur die Festlegung von Mann und Frau, sondern überhaupt jede sprachliche Festlegung schon ein Gewaltakt ist und deshalb besser unterlassen werden sollte und sich so ein gutes Gewissen zur Sprachlosigkeit machen. Nun könnte man einwenden, stimmt das wirklich? Ist denn nicht Verletzbarkeit gerade ein Schlüsselbegriff von Butlers Moralphilosophie? Diese Moralphilosophie ist ja seit Jahren eigentlich Schwerpunkt ihres Schaffens. Also fast alle Bücher von Butler in den letzten 10, 12 Jahren waren eben nicht zu Geschlechtertheorie, sondern zu Moralphilosophie. Und da geht es eben immer um Verletzbarkeit, um, wie das dann heißt, lebbar machen von Gefährdung, von Prekarität, dem Ausgesetztsein durch den anderen, der Unterbrechung des Ichs durchs Du. Also kurz eine Ethik der Relationalität, der Relativierung der eigenen Subjektivität, des eigenen Willens, des Zurückstellens, des eigenen Urteils wegen erwiesener Fehlbarkeit des Ichs, oder noch kürzer und prägnanter, wir brauchen einander, und derlei mehr warmherzige Kalendersprüche. Wäre Judith Butler nicht wegen Gender Trouble und Bodies That Matter berühmt, es würde sich tatsächlich niemand dafür interessieren, für diese Bücher, schon gar nicht die Linksradikalen, aber weil sie halt berühmt ist, feiern die das als Offenbarung. Und beim Audioarchiv ist neben den Vorträgen von mir und von Alex Gruber und Magnus Klauer auch noch einer aus dem FSK, eine Gegenposition. Und da kann man das mal nachhören, wie jemand wirklich irgendwie solche Kalendersprüche als das Nonplusultra der Gesellschaftskritik feiert. Das ist ganz bemerkenswert. Ich möchte diese Art von Verkitschung, die, das nehme ich auch gleich vorweg, eben gerade genau weiter das Beschweigen von Schmerz und Leid und so etwas betreibt, an zwei Beispielen vorführen zum Abschluss und dann noch einmal ganz kurz auf Ihr letztes Israel-Buch kommen. Die Beispiele ist einmal Kritik der ethischen Gewalt, was nämlich schon Jahre vor dem Adorno-Preis durfte Butler schon die Adorno-Vorlesung 2002 halten und sich dort mit Adorno beschäftigen. Und sie widmet sich einem Zitat von Adorno aus dem Minima Moralia, das ich kurz vorlesen möchte, es ist wirklich ganz knapp, dem gekränkten Zurückgesetzten, also das ist jetzt Adorno, dem gekränkten Zurückgesetzten geht etwas auf, so grell wie heftige Schmerzen den eigenen Leib beleuchten. Er erkennt, dass im Innersten der verblendeten Liebe, die nichts davon weiß und nichts wissen darf, die Forderung des Unverblendeten lebt. Ihm geschah Unrecht. Daraus leitet er den Anspruch des Rechts ab und muss ihn zugleich verwerfen, denn was er wünscht, kann nur aus Freiheit kommen. In solcher Not wird der Verstoßene zum Menschen. Das ist also ein Zitat von Adorno über unerwiderte Liebe und in dem tatsächlich ja so etwas wie konkrete Erfahrung ziemlich schockhaft aufblitzt. Und interessanterweise macht Judith Butler in ihren Erwägungen darüber daraus ein merkwürdiges, abstrakt allgemeines Prinzip, in dem es um Anspruch, Recht, Verletzbarkeit überhaupt geht, in der dann schließlich und endlich herauskommt, eigentlich als Zitat, als Fazit, Zitat Butler, menschlich wird man, indem man am Schwanken zwischen dem Wunsch nach einem Rechtsanspruch auf Unversehrtheit und der Abweisung dieses Anspruches festhält. Also aus der Erfahrung von Liebe ist eben etwas ganz Allgemeines, ein Anspruch auf Unversehrtheit geworden, den man zugleich immer abweisen muss, um menschlich zu werden, ihrer Meinung. Weswegen, wie es dann schön zum Schluss auch heißt, wir können sogar sagen, dass das Menschliche für Adorno, sofern es durch den Willen definiert ist und sofern es sich gegen den Übergriff der Welt zur Wehr setzt, aufhört, menschlich zu sein. Und etwas später wird auch nochmal klargestellt, Übergriffe sind unvermeidlich. Ist das Adorno? Eher nicht, könnte man sagen, schon allein, weil das Spiel, was Butler hier mit menschlich und unmenschlich betreibt, völlig ungesellschaftlich bleibt. Nicht von einem durch die gesellschaftlichen Verhältnisse konstituierten Ich ausgeht, sondern einem, dass man weiß gar nicht wie, irgendwann äußerlich auf diese Verhältnisse trifft und ihren Übergriffen dann ausgesetzt wird. Was Butler nicht daran hindert, noch einmal kurz kundzutun, dass Adorno übrigens nicht eine Gesinnungsethik vertritt, sondern eine Verantwortungsethik. Dass also Adorno, Butler zufolge, tatsächlich meint, Verantwortung fürs große Ganze übernehmen zu müssen, statt es als das Unwahre zu denunzieren. Das zweite Beispiel, was ich vorlesen möchte, ist aus Gefährdetes Leben, eine etwas frühere Essaysammlung von Butler, ist eigentlich noch bemerkenswerter. Einmal kurz finden hier. Hier geht es dann auch direkt um den Begriff der Verletzbarkeit. Und sie schreibt: Ich beziehe mich auf Gewalt, Verletzbarkeit und Trauer, aber es gibt eine allgemeinere Konzeption des Menschlichen, mit der ich hier arbeiten möchte, in der wir von Anfang an dem anderen ausgeliefert sind, in der wir von Anbeginn sogar noch vor der eigentlichen Individuation aufgrund körperlicher Erfordernisse einer Anzahl von primären anderen anvertraut sind. Diese Konzeption bedeutet, dass wir verletzbar sind durch diejenigen, die wir wegen unseres geringen Alters weder kennen noch beurteilen können und folglich auch verletzbar sind durch Gewalt. zudem aber auch verletzbar durch ein weiteres Spektrum der Berührung, das an einem Ende die Auslöschung unseres Seins und am anderen Ende die physische Unterstützung unseres Lebens umfasst. Und das ist allerdings ein ziemlich bemerkenswert breites Spektrum, was hier alles komplett unter dem Begriff Verletzbarkeit gefasst ist. Also nochmal, Verletzbarkeit kann heißen Auslöschung unseres Seins, kann auch heißen physische Unterstützung unseres Lebens. Das heißt bei Butler beides Verletzbarkeit. Weswegen tatsächlich bei Butler Verletzbarkeit selber schon ein Positivum ist, also sozusagen so gleichbedeutend mit Offenheit für die Welt oder so etwas, und was dann zu einem Überfluss auch noch diskursiv hergestellt werden muss. Wenn wir also sagen, dass jedes Kleinkind verletzlich ist, ist das zweifellos wahr. Aber es ist zum Teil eben deswegen wahr, weil unsere Äußerung die Anerkennung der Verletzbarkeit erst inszeniert und somit zeigt, wie wichtig die Anerkennung für die Aufrechterhaltung der Verletzbarkeit ist. Wir vollziehen die Anerkennung der Verletzbarkeit, indem wir die Behauptung aufstellen, und das ist sicherlich ein sehr guter ethischer Grund, die Behauptung aufzustellen. Und so weiter und so fort. Und ähnlich also wie diese merkwürdig wenig körperlich, wenig mit Leiden zu tun haben, der Begriff der Verletzbarkeit, funktioniert auch eben der andere Schlüsselbegriff, der der Betrauerbarkeit. Er ist ebenso wattiert. Insofern ist Butler eben schon gar nicht mehr darum geht, warum sterben Menschen, sondern wie sorgen wir dafür, dass sie, wenn sie schon sterben müssen, betrauert werden. Folgen soll daraus eine neue Ethik der Gewaltlosigkeit, weil bislang, so sagt Butler, angeblich die dritte Welt aus der Betrauerbarkeit ausgeschlossen sei. Nun ist das nicht nur empirischer Unsinn, denn natürlich bekommen hungernde Kinder in Afrika ständig im Fernsehen und auch die Bilder von Begräbnissen sind beliebt in Tagesschau und Co. Vor allen Dingen aber die Vorstellung, Menschen sterben deswegen, weil die Betrauerbarkeit hierzulande erst durchgesetzt werden muss, suggeriert, Empathie mit anderen Menschen sei das, was mühsam erst zu trainieren ist. Und daher natürlich auch Ausweis der eigenen Güte derer, die da schon in der Lage sind, andere zu betrauern. Und nicht etwa ein extrem kreatürlicher Impuls, den Menschen, die morden wollen, sich erst mühsam abtrainieren müssen. Wie Himmler das in seiner berühmten Posener Rede, indem er also die SS-Leute dafür lobte, das alles mitgemacht und anständig geblieben zu sein, sehr wohl einbekannte. Vor allen Dingen aber, und damit dann so komme ich so langsam zum Ende, schafft der Begriff der Betrauerbarkeit eine falsche Intimisierung. Er suggeriert eben, wir könnten uns zu den Opfern dieser Welt so verhalten, dass wir sie alle individuell betrauern. Aber es sind nicht alle betrauerbar. Und anderes zu behaupten, verniedlicht eben die Schrecken staatlicher Gewalt. Auschwitz sind eben 6 Millionen, die nicht als Individuen, sondern als Nummern ermordet werden und die jede Betrauerbarkeit, jeden empathischen Nachvollzug übersteigen müssen. Und das ist eben auch nicht nachträglich durch betrauerbarkeitserzeugendes Training oder was auch immer wieder gut zu machen. Aber ohnehin interessiert sich Butler eher für was anderes. Fast alle ihre Beispiele für die hervorragende Wirkung der öffentlich inszenierten Betrauerbarkeit stammen nicht zufällig aus Palästina. Und zwar dort hier eben, wo Trauer sich fast schon planmäßig, nein nicht fast schon, sondern sich planmäßig mit Propaganda mischt, mit Rache spüren und so weiter. Und im Übrigen auch immer auf gute Presse rechnen kann. Das ist Butler nicht etwa entgangen, sondern wird von ihr sogar noch affirmiert, wenn sie sagt, dass diese öffentlichen Trauerrituale, wie sie eben in den palästinensischen Autonomiegebieten beliebt sind, Symbol für nationale Selbstbejahung sind. Butlers Ethik landet im Niemandsland zwischen Barbarisierung, zu der dann auch noch die Apologie des Schleiers zählt, und furchtbarem Kitsch. Moral als Beziehungskiste, als Soap Opera, die dann das so klingt. Denn wenn ich von dir verwirrt bin, dann bist du bereits bei mir und ich bin nirgendwo ohne dich. Genau. Ich sage nur noch jetzt zwei Worte, weil es glaube ich schon relativ lang ist, zu Parting Ways, das können wir sonst noch in der Diskussion machen. Das ist eben das, worauf sich überhaupt ihre Bezugnahme auf den Nahostkonflikt stützen. Parting Ways ist jetzt eben ihre große theoretische Herleitung dessen, warum Israel boykottiert und boykottiert gehört. Und alleine schon der Titel ist irgendwie so geil, so Parting Ways, Judith Butler und Israel, wir gehen jetzt getrennte Wege. Und der Zweck des Ganzen ist so, ist eben mit Hilfe von jüdischen Theoretikern eine Selbstlegitimation des Antizionismus zu schaffen, die natürlich gleichzeitig immer das Jüdische überschreiten soll, um damit ja nicht irgendeine Suprematie des Jüdischen im Nahen Osten zustande kommt. Und zum Glück findet sie dann eigentlich auch schon bei, und das ist einfach so bezeichnend für das, wie sie vorgeht, findet sie dieses Überschreitende schon in dem Stifter des Judentums, in Moses, der ja, wie wir von Freud und Jan Assmann wissen, ein Ägypter war, also, folgert Judith Butler messerscharf, ein Araber. Und so ist dann eben bei ihr das Überschreitende, was sie dann das Diasporische nennt, nicht eine Geschichte von Verfolgung und Ermordung, die Israel als wie auch immer nachvollziehbare, wie auch immer zu bewerten, aber doch als nachvollziehbare Notwehrmaßnahmen vorbringt, sondern eben wirklich ausschließlich eine Geschichte der Begegnung mit dem Anderen. Und insofern ist das ganze Buch eigentlich kein saftiges Propagandawerk. Also es gibt genug Quatsch über 5 Millionen Vertriebene und 100.000 Heimatlose durch den Sicherheitszaun, über die Massaker von Jenin oder die Human Shields, die im Norden dessen, was man Israel nennt, angesiedelt wurden. Aber es ist eben trotzdem kein Schlag den Zionisten tot, färbt den Nahen Osten rot oder so Buch, weswegen die junge Welt auch ein bisschen enttäuscht war, sondern es ist eben tatsächlich ein Palästinenser, die Palästinenser als Du, als Nachbar, der Nahe Osten als Schrebergarten-Idylle, weswegen auch ihre häufigste Metapher für das Unrecht, was den Palästinensern angetan worden sei, die Enteignung von Land ist, als habe man tatsächlich die Palästinenser enteignet, wo das überhaupt vorgekommen ist. Also als habe es vor der Gründung Israels in der Region keine Grundbesitzer und keine Klassen gegeben. Und genauso also bringt sie zum Beispiel Walter Benjamin, den Kritiker aller Staatsgewalt, darauf runter zu einem Kritiker der illegitimen Gewalt, weil es ihr eben um die Suche nach dem legitimen Souverän geht. Illegitime Staatsgewalt ist aber eine Gewalt, die der Ausbeutung dient. Und das wissen wir natürlich alle, ist ein Alleinstellungsmerkmal des israelischen Staates. Alles, was sie zu sagen hat, ist Wohlfühlkitsch. Wir brauchen einander, Palästinenser, Israelis, und organisierte Verantwortungslosigkeit. Organisierte Verantwortungslosigkeit deswegen, weil die gleiche Frau, die schon 2004, als sie bereits eben schon forderte, dass man Israel die Ressourcen entziehen soll und es es eben finanziell isolieren, gleichzeitig darüber jammerte, dass Leute das kritisiert haben und sich hinstellte als eine, die mundtot gemacht wird. Das wahre Opfer war also immer sie. Ist sie auch heute tief betroffen über Vorwürfe, bloß weil sie fordert, dass man doch einfach einen binationalen Staat verwirklichen könne und alle und die Grenzen abschaffen. Und während sie gleichzeitig eben, wenn ihr Friede, Freude, Eierkuchenplan schief geht, eben selber nicht die Kosten davon betragen müssen. Und genau das ist, denke ich, die Spannweite, für die Judith Butler überhaupt steht. Einerseits eigentlich relativ bedeutungslos, weil eben kaum in dem Sinne zur Agitation für barbarische Projekte tauglich, wie es das Wort der viel zu sehr im wahrsten Sinne des Wortes fast in Speech, und andererseits eben ein vollkommenes um sich selbst kreisen. Und es ist dieses vollkommene um sich selbst kreisen, das Wohlfühlen wollen, das mit sich selber im Reinen stehen, egal um die Kosten, das schöne Seele sein wollen, was den Erfolg bei den Akademikerinnen und Akademikern verbirgt. Das heißt, genau den Kleinbürgerinnen und Kleinbürgern, die nichts mehr wollen, als eben genau das, sich gut zu fühlen.